Dies ist ein Mitschnitt des Publikumsgespräches mit Karl Pfeiffer. Vorausgegangen hierzu war im Rahmen der Veranstaltungsreihe 2010 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB-Jugend Regensburg die Filmvorführung Zwischen allen Stühlen – Lebenswege des Journalisten Karl Pfeiffer. Im Internet kann der Film unter film.antisemitismusforschung.net bestellt werden. Ich wollte nur, bevor die Fragen kommen, wollte ich etwas über den Film und über die Filmemacher erzählen. Erstens einmal, wie Sie schon gesehen haben, sind das mit Ausnahme des Cutters, des Daniel Binder, der dann dazugekommen ist, sind das keine professionellen Filmemacher. Der Film ist so entstanden, langsam, aber er wurde 2008 Uhr aufgeführt in einem Wiener Kino und dann zigmal in Österreich, mehrmals in Deutschland, also es wurde öfter in Deutschland aufgeführt als in Österreich, dreimal allein in Berlin und 2009 bekam der Film englische und deutsche Untertitel und zwar deutsche Untertitel für Schwerhörige, englische Untertitel. Und heuer gab es wirklich die größte Überraschung für mich. Ich schreibe für eine christliche Wochenzeitung in Budapest und der Redakteur rief mich an und sagte, du, wir haben den Film synchronisiert ins Ungarische und wir machen eine Uraufführung in Kestei am Plattensee vor 1000 jungen Christen, 18- bis 30-Jährige, die dort im Sommercamp sind, also Sommerlager. Und ich dachte, synchronisiert, also ich habe das nicht, ich dachte, das hätte nur ungarische Untertitel. Und war dann ganz erstaunt, als ich den Film sah, die haben einen ungarischen Schauspieler genommen und haben das eigentlich richtig synchronisiert ins Ungarische. Und es waren 1000 junge Christen in einem Saal, war schon sehr aufregend. Das wollte ich so über den Film erzählen. Und jetzt erwarte ich Ihre... und auch noch etwas. Eigentlich haben die Filmemacher 25 Stunden mit mir gesprochen. Und die haben natürlich die kritischsten Stellen ausgewählt über Österreich. Ich habe auch anderes gesagt. Ich habe auch erzählt von meinen positiven Erfahrungen. Wenn ich jetzt in Schulen gehe als Zeitzeuge, wenn ich mit jungen Österreichern rede und natürlich ist heute Österreich nicht das, was es damals war, 51, als ich zurückkam, ist ein anderes Land, vielfach, es gibt, und das haben sie aber leider nicht gebracht, oder vielleicht Gott sei Dank, ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle wollte ich das auch deponiert haben, und jetzt erwarte ich Ihre Fragen. Wer will der Erste sein, die Erste? Aber wenn es keine Fragen gibt, dann gehen wir ins Wirtshaus. Bitte. Das ist bloß eine inhaltliche Frage. Es ist dann im Film vorgekommen, dass Sie in Frankreich aufgeschnappt worden sind und dann nach Österreich ausgeliefert wurden. Nein, nicht ausgeliefert. Ja. Ausgeliefert wird man, wenn man gesucht wird. Die Österreicher haben mich nicht gesucht. Sie waren gar nicht neugierig auf mich. Denn wie Sie gehört haben, ich war ja kein Heimkehrer. Heimkehrer waren ja nur die, die in der Wehrmacht gekämpft haben, beziehungsweise bei der Waffen-SS waren. Österreich war ja das erste Opfer des Nationalsozialismus. Also das müssen Sie dazu wissen. Nein, mein Problem war, ich bin ja nach Palästina gekommen, wie Sie das gesehen haben, unter einem anderen Namen. Ich wollte meine Identität zurückhaben und in Paris habe ich mich gemeldet bei der Polizei und habe gesagt, ich sei Karl Pfeiffer. Das wollten sie mir nicht glauben. Und ich wurde also verhaftet. Nein, ich wurde zu einer Woche wegen unerlaubten Grenzübertritt verurteilt. Da steht alles drinnen im Film. Und dann wurde ich dem Konsul vorgeführt, der mir ja, da können Sie sich ja erinnern, also ich wurde nicht ausgeliefert, sondern es war mein Wunsch eigentlich, meine Identität zurückzubekommen. Und die habe ich dann auf Umweg habe ich die dann zurückbekommen. Frage beantwortet? Ja, also Sie sind dann aus der Schweiz einfach nach Frankreich? Oder? Ich bin aus der Schweiz, genau, bin ich nach Frankreich. Und in Frankreich habe ich das so gemacht. Und vielleicht war es ein Fehler, aber ich dachte, ich komme damit durch. Ich bin nicht durchgekommen. Und eine Woche in einem französischen Gefängnis, also in Santé, war absolut interessant. Das war auch abenteuerlich. Und ich müsste eigentlich einen Roman schreiben, nur über diese Erfahrungen. Ja, war schon interessant. Die meisten Menschen bleiben immer in ihrem Gesellschaftskreis oder immer in ihren, in, sozusagen in ihrer Blase. Und wie Sie sehen, war ich, mich haben immer die Menschen interessiert und da habe ich auch viel gelernt im Gefängnis. Frage beantwortet? Ja. Gut. Nächste Frage. Ja, bitte. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen schildern? Sie sind ja dann von Israel zurück in die Schweiz gegangen. Und das ist so ein Punkt, da, ich habe den Film schon mal gesehen und habe lange darüber nachgedacht, nachdem Sie so viel gekämpft hatten und also viel riskiert hatten und viel erlebt hatten und auch schlimme Sachen, und dann wäre ja der Staat Israel da und dann hätten Sie da endlich die Lorbeeren Ihrer Arbeit, sage ich mal, genießen können. Dann geht sie zurück in die Schweiz. Das ist ein Punkt, der interessiert mich. Also, Sie haben ja gesehen im Film, das wird ja auch gezeigt, dass ich nach dem Militär praktisch zunächst einmal bekam ich das Recht. Das war damals so Gesetz, dass man gesagt hat, 3 Monate haben entlassene Soldaten das Recht auf Arbeitslosenunterstützung, wenn sie keine Arbeit finden. Damit sie uns diese Unterstützung nicht zahlen müssen, haben sie uns 2 Tage Arbeit am Bau gegeben. Ich war in Haifa und habe im Kiryat Traim draußen in einer Vorstadt habe ich Zement gemischt und habe am Bau gearbeitet, 2 Tage in der Woche. Damit bekam ich 5 Piaster mehr als die Arbeitslosenunterstützung. Ja, und dann, als die 3 Monate zu Ende waren, bekam ich keine Arbeit mehr. Und das steht dann, das ist das dann im Film. Ich ging zum Arbeitsamt Vormittag und da standen hunderte von Leuten, es gab ja Masseneinwanderung. Also bekam ich keinen Job. Und dann habe ich diesen Kurs gemacht von Schiffskellnern. Das wird auch gut geschildert. Und da, um meine Schulden zurückzuzahlen, beziehungsweise mein Freund, haben wir in der Nacht Zement geschleppt im Hafen von Haifa. Sie können sich vorstellen, in welchem Zustand wir den Kurs besucht haben am nächsten Tag. Die ganze Nacht gearbeitet. Und als ich dann fertig war mit dem Kurs, da haben alle unterschrieben, dass sie Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Mapai werden. Und wir zwei, hätte man mich überzeugt, gesagt, ja, die Sozialdemokraten machen das und das fürs Land, dann hätte ich sogar unterschrieben. Aber ich war sehr stolz und ich dachte, ich habe für dieses Land gekämpft. Wie kommt man und versucht mich zu zwingen zu irgendetwas? Und als ich fragte, was dem Mann, der mich da der von mir das wollte, was da passieren würde, wenn ich nicht unterschreibe, sagt er mir klipp und klar, dann wirst du keine Arbeit bekommen. Und das wollte ich nicht glauben. Aber es war dann so. Und Sie haben ja gehört, wie ich das geschildert habe. Und in Wirklichkeit bin ich ja nicht weggefahren, um nie zurückzukommen, sondern ich bin weggefahren, um Hotelfach zu lernen. Und dann hat sich die eine Sache, hat dann die andere ergeben. Und ich bin dann doch nach Neuseeland, war ich fast ein Jahr in Israel, habe gearbeitet, dann war wiederum die Saison zu Ende, war Arbeitslosigkeit und dann bin ich zurück nach Europa. Und das hat sich dann so ergeben, aber Sie haben recht, die Frage ist berechtigt. Aber nur, es war sehr schwierig. Also 50, 51 war die Lage, 50 war sehr, sehr schwierig, die Wirtschaftslage. Sie müssen ja verstehen, dass in Israel 48, 600.000 Juden waren. Und binnen ein Jahr hat sich die Bevölkerung verdoppelt. Also müssen Sie sich das vorstellen. Das wäre so, als wenn in Deutschland plötzlich nicht 80 Millionen leben würden, sondern 100 oder 70 Millionen, ich weiß nicht wie viel. Und es würde sich verdoppeln. Also die Lage war schon sehr hart. Frage beantwortet? Gut. Andere Fragen? Ja, bitte. Aber laut bitte. Anschließend noch eine Frage. Die Gewerkschaft war dann die Histadrut oder... Also im Film kommt ja, dass der Gewerkschaftssekretär... Histadrut, ja. Okay. Aber das war die Gewerkschaft der Seeleute. War auch Histadrut, aber Gewerkschaft der Seeleute. Okay. Und dort musste man... Erstens mal musste man Mitglied werden, aber Man konnte nur Mitglied sein, wenn man eine Arbeit hatte. Und die Arbeit bekam ich ja nicht, weil ich nicht unterschrieben habe. Ich und ein Freund. Es waren Kommunisten, die unterschrieben haben. Aber ich war sozusagen, ich war nicht Kommunist und ich war nicht irgendwie politisch, wenn mich jemand dort überzeugt hätte, dass mein Platz dort ist unter den Sozialdemokraten, wäre ich beigetreten. Was ich nicht dulden konnte, war der Zwang. Das wollte ich nicht dulden. Das fand ich fürchterlich, dass Menschen gezwungen worden sind. Und das rächte sich später, 77, als die Sozialdemokratische Partei abgewählt wurde. Von 48 bis 77 gab es immer sozialdemokratische Ministerpräsidenten und auch sozialdemokratische Regierungen, oft in Koalition, aber trotzdem. Und die wurde dann abgewählt, ein Teil dieser Abwahl kam, weil sie sehr viele Leute verärgert hat durch diesen Zwang. Ja? Ist die Frage beantwortet? Ja, danke. Gerne, bitte. Da war noch jemand. Ja, bitte. Was schockiert Sie eigentlich nach Ihrer ganzen Arbeit jetzt so gegen Antisemitismus am meisten? Die Tatsache, dass praktisch, obwohl es so gut dokumentiert ist, Leute anfangen, das Geschehene von damals zu leugnen, die Solidarität mit den Tätern oder einfach so die Gleichgültigkeit, mit der halt dem ganzen Thema eigentlich begegnet wird. Wissen Sie, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin auch nur ein Mensch, ja? Juden sind auch nur Menschen wie alle anderen. Und ich lebe nicht, ich denke nicht so, wie Sie auch nicht denken, 24 Stunden an die Probleme der Bundesrepublik, denke ich auch nicht 24 Stunden an das Problem Antisemitismus, zumal ich auch überzeugt bin, das Problem Antisemitismus ist in erster Linie nicht das Problem der Juden. Das ist in erster Problem der Antisemiten und der Nichtjuden und der Gesellschaft, ja? Und ich gehe davon aus, das ist meine Überzeugung, das kann ich Ihnen sagen, ich gehe davon aus, dass es, solange diese Probleme nicht richtig angegangen werden, mit Erziehung, mit verschiedenen Sachen, solange Rechte und Rechtsextreme Rassismus, Antisemitismus, Fremdfeindlichkeit einsetzen können im Politischen und damit erfolgreich sein können, in Österreich sind sie damit erfolgreich, aber auch in anderen Ländern. Die können nur so lange erfolgreich sein, solange sie ein Segment der Bevölkerung nicht genug aufgeklärt ist, nicht dagegen immun ist. Ja? Und das ist eben ein Problem der Gesellschaft, das ist nicht mein Problem. Ja? Und wie Sie sehen, wenn ich mit Antisemitismus als Journalist konfrontiert bin, dann bin ich auch gerne bereit, es zu sagen und dagegen anzukämpfen. Aber glücklicherweise muss ich das nicht 24 Stunden tun. Ich hoffe es wenigstens. Also ich schreibe viel darüber und es ist nicht so, dass ich denke, wissen Sie, es ist auch nicht so, dass ich ständig ich bin nicht ständig mit diesem Problem. Und meine Frau, die also Deutsche und Protest eine deutsche aus protestantischer Bürgerfamilie kommt, die denkt auch nicht ständig an dieses Problem. Und das ist auch gut so, weil wenn ich nur daran denken würde, was wir gehofft haben nach dem Krieg, dass es das nicht mehr geben wird, dass die Menschen doch gelernt haben aus den Ereignissen. Das war doch eine schreckliche Sache, dass so etwas mitten in Europa passieren konnte, dass man Millionen Menschen umgebracht hat, nur weil sie als solche geboren worden sind. Wenn ich daran denke, dass jetzt sozusagen diese Geschichte, dass ich das sagen muss, dass man mir verzeiht Auschwitz, ja, das ist ja ironisch. Es ist ja klar, dass ich, das ist irgendwie... Das ist irgendwie, kommt mir das irgendwie abstrus vor, ja? Also ich wünschte mir natürlich eine Gesellschaft auch, in der die human ist, ja? Und ich denke auch, aber das ist wiederum so, da ist sozusagen der Altlinke in mir, der natürlich denkt, man kann nicht das Problem Antisemitismus abgekoppelt von allen anderen Problemen sehen. Das ist kein abgekoppeltes System. Problem. Sondern es ist ein Problem eigentlich, wie eine Gesellschaft gestaltet wird. Ja? Also so ungefähr. Ist die Frage beantwortet? Mehr oder weniger. Ich bin kein Ideologe, ich bin nur ein armer Journalist. Bitte, weitere Fragen. Sie wollten... Ja, bitte. Wahrscheinlich wurden Sie das schon aufgefallen, aber Sie haben sich jetzt ja ziemlich kritisch in dem Film zu Österreich geäußert. Laut, bitte. Ja? Sie haben sich ja sehr kritisch zu Österreich geäußert in dem Film. Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie natürlich auch andere Erfahrungen gemacht haben. Aber, richtig. Nach all dem, also warum, also fühlen Sie, also ist Österreich Ihre Heimat? Weil nach all dieser Kritik und all diesen eigentlich negativen Erlebnissen leben Sie ja jetzt zurzeit trotzdem in Österreich und auch schon länger. Und fast 60 Jahre. Ja. 59 Jahre. Und vor allem auch jetzt mit der, also dass die FPÖ so hohe Ergebnisse hat und so, ist da nicht irgendwie so ein großer Ärger einfach? Oder wollen Sie was verändern und deswegen leben Sie immer noch in Österreich, oder? Das ist vieles, aber ich will nur etwas sagen. Als ich zurückkehrte nach dem Krieg, da haben Österreicher sich versucht, sozusagen, da ging das los, dass die Leute, die Frauen waren in Dirndl gekleidet in Wien, die Männer in Steireranzügen, und man sprach mit Absicht und sehr betont österreichischen Dialekt. Und als ich zurückkam, habe ich natürlich keinen österreichischen Dialekt gesprochen, weil in den 13 Jahren, in denen ich fern war vom deutschen Sprachgebiet, habe ich nur Deutsch gelesen. Aber ich hatte keine Möglichkeit, oder ich habe nicht Deutsch gesprochen. So, und jetzt kam ich zurück und ich wurde sofort erkannt an der Sprache. Also ich kann mich erinnern, einer hat mir gesagt, Sie sind kein Österreicher nicht. Habe ich gefragt, wieso nicht? Na, weil es nicht wie uns eins reden. So, und jetzt sage ich Ihnen, was mit mir passiert ist. Heuer war ich im Frühjahr in Südtirol. An 5 Schulen habe ich gesprochen als Zeitzeuge. Und in 4 Abendveranstaltungen wurde der Film gezeigt und habe an Diskussionen teilgenommen. Und als ich zurückkam mit dem Zug am Brenner, saß ich dort, wo der Kaiser zu Fuß geht, plötzlich pumpert es an der Tür, aufmachen Polizei, eine Frauenstimme, ich sage, die Hosen darf ich noch hochziehen, komm raus, sage ich, wollen Sie einen Ausweis sehen, sagt es, nein, ihr kennt sie an der Aussprache, ja, und da sehen Sie den Unterschied, also jetzt bin ich schon, also jetzt erkennt man mich schon als Österreicher ab. Jetzt ist es so, was ist mit dieser bekannten Identität? Ich denke, meine Identität ist so wie die Identität vieler Europäer. Es ist nicht mehr so, dass Deutsche Deutsche bleiben, Österreicher Österreicher. Ich kenne heute schon sehr viele nicht-jüdische Österreicher, die eine doppelte oder eine dreifache Identität haben. Was macht ein junger Österreicher, der im französischen Gymnasium fertig gelernt hat und der dann nach London an die School of Economics geht und dort studiert, also, und dann in England dann weiter lehrt an einer Hochschule. Ist der nun, wie fühlt er sich? Ist er Österreicher? Fühlt er sich französisch, wenn er in Paris ist? Oder fühlt er sich britisch, weil er schon ein paar Jahre dort lebt? Ich kenne so einen Fall. Und so weiter und so fort. Also, ich habe mehrere Identitäten. Ich habe natürlich eine österreichische Identität, weil ich diese Sprache schreibe, ja. Und weil ich in dieser Gesellschaft verwurzelt bin, ja, das ist das eine. Ich lebe ja schon lange da sind meine Freunde. Und ich fühle mich gut in Wien. Ja. Es ist eine schöne Stadt, es ist eine sehr angenehme Stadt zu leben. Und ich habe sehr viele österreichische Freunde. Ja, es ist ja nicht so, dass alle Österreicher so denken wie die FPÖ. Die FPÖ ist denken so. Aber das ist noch immer, Gott sei Dank, nicht die Mehrheit. Also es ist eine Minderheit. Das ist mal das eine. Aber wenn ich nach Deutschland komme, also ich komme ja oft nach Dresden, also meine Frau kommt aus Radebeul bei Dresden, da fühle ich mich auch sehr gut in Deutschland. Warum sollte ich mich nicht gut fühlen? Das ist auch meine Sprache. Ich habe hier keine sprachlichen Schwierigkeiten, ich verstehe alles. Und es ist ein angenehmes Gefühl, eigentlich auch ein gutes Konzert in der Frauenkirche zu hören, und das mache ich auch. Also habe ich auch kein Problem, ja? So, Wenn ich nach Israel fahre, da ich die Sprache spreche, fühle ich mich auch ganz gut. Und da habe ich auch Familie. Und das ist auch sehr schön. Ja? Und wenn ich nach Ungarn fahre, da ich Ungarisch gelernt habe und da ich auch die ungarische Literatur kenne und da ich auch weiß, dass die Mehrheit der Ungarn keine Antisemiten sind, fühle ich mich auch gut mit der Einschränkung jetzt, dass dort jetzt eine völkische Partei an der Macht ist. Ich betone eine völkische Partei und eine nationalsozialistische Partei mit 17% im Parlament vertreten ist. Das macht mir echte Sorge, aber ich fühle mich gut dabei, dass ich das tue dagegen, was ich tun kann als Journalist. Und das tue ich. Ich schreibe dagegen an. Das mache ich. Ja, und jetzt sagen Sie mir, haben Sie ein Problem damit, dass ich mehrere Identitäten habe? Oder denken Sie, dass auch hier viele werden mehrere Identitäten haben? Welche Identität hat ein junger Mann, dessen Eltern Türken sind und die dann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben und dessen Muttersprache Deutsch ist? Ist der nun Türke oder hat er auch eine türkische Identität? Ich denke schon, ja. Und damit muss man leben können, ja. Also das Problem ist ja nicht die Identität der Menschen, sondern das Problem ist die Identitätspolitik, was man damit macht, wie man das instrumentalisiert. Wie man Fremdenhass instrumentalisiert, das ist ja das Problem, ja. Aber nicht, dass Menschen verschiedene Identitäten haben, das finde ich natürlich. Und noch etwas will ich Ihnen sagen, wenn ich in die österreichischen Schulen gehe, das, was Sie am meisten interessiert, ist meine Erfahrung, wie ich als 10-jähriger Bub nach Ungarn kam und plötzlich Ungarisch lernen musste, binnen 3 Monaten, und musste eine Prüfung machen. Und dieses Problem haben ja auch viele, die zu uns einwandern, also sozusagen die nach Deutschland oder nach Österreich kommen und dann die Sprache erlernen müssen. Ja? Frage beantwortet? Ja. Sie sind nicht ganz zufrieden, wollen Sie eine Nachfrage stellen? Ich stelle auch immer Nachfragen, wenn ich nicht zufrieden bin. Stellen Sie sich ruhig. Da muss ich noch ein bisschen überlegen. Gut, dann jemand anderer? War da nicht jemand? Warten Sie dort hinten nicht eine Dame, die fragen wollte? Dort? War nicht eine Dame, die fragen wollte? Nein? Bitte. Beantwortet worden. Weise, Frage ist es eigentlich gar nicht. Also wir waren letztes Jahr mit Gedenkstättenfahrt in Auschwitz. Und bitte laut. Wir waren letztes Jahr mit Gedenkstättenfahrt in Auschwitz. Und das sind diese Länderausstellungen, also die ganzen Opferländer. Da geht man in so eine Baracke rein oder in so ein Haus. Da ist dann die Opferausstellung Österreich. Das sind unter den österreichischen Opfern auch 50.000 Wehrmachtssoldaten in Auschwitz. Ja, das ist falsch. Ja, das ist völlig falsch. Ich meine, aber diese Identität, ich will Ihnen was sagen. Es gibt so etwas wie Mangel an Sensibilität. Es gibt so etwas, dass man auch, man sagt ja, es sind alles Opfer des Nationalsozialismus, aber es gibt natürlich einen Unterschied, das muss man schon sagen. Der Unterschied ist der, dass man als Jude unabhängig zum Tod verurteilt wurde, wissen Sie? Und der Unterschied ist auch der, um es zu sagen, mit einem Deutschen. Es gab in der DDR einen Funktionär namens Paul Merker. Dieser Mann, der kommt übrigens aus der Stadt meiner Frau, aus Radebeul, während des Ersten Weltkriegs. Ich erzähle Ihnen die Geschichte, weil das auch so wichtig ist, zu wissen. Während des Ersten Weltkriegs, er war also Sozialdemokrat, wurde radikalisiert, wurde Kommunist, war Landtagsabgeordneter in Sachsen und ist 1933 weg aus Deutschland, musste weg, war kein Jude und ist dann am Ende nach Mexiko gekommen. Und in Mexiko war er sozusagen der Chef der kommunistischen Emigration. Und dort kam er zuerst in Berührung mit der jüdischen, mit den Problemen der Juden eigentlich, auch der deutschen Juden. Und als er zurückkam, meinte er, Paul Merker, dass eigentlich den Juden auf alle Fälle Entschädigung gebührt, nicht den Kommunisten, weil die Kommunisten hatten die Wahl, ja, meinte Paul Merker. Und jetzt sehen Sie, Paul Merker wurde dann verhaftet in der DDR, bekam 6 Jahre Haft. Aber was erzähle ich Ihnen? Heute gibt es sozusagen diese Opferkonkurrenz, ja? Und das finde ich ist nicht richtig. Man soll die Geschichte so zeigen und lehren, wie sie war. Nicht Sachen erfinden, die nicht waren. Ja? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es wurde behauptet, dass auch in Ungarn die Roma nach Auschwitz deportiert worden sind. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Und das merken in den ungarischen, also die ungarischen Historiker vermerken das auch. Es gab Opfer, aber die sind erst nach der Pfeilkreuzler Machtergreifung, das war am 15. Oktober, es gibt ungefähr 5000 Opfer, die sie hatten. Aber sonst nicht. Und nach Auschwitz wurden sie nicht geschickt. Und das gleiche in Italien. Die Roma wurden nicht nach Auschwitz geschickt. Und wenn man dann also, und man hört das auch oft von Linken, was wollen die Juden? Es sind ja nicht nur die Juden waren Opfer, ja. Aber die Juden wurden als Opfer ausersehen. Das war das Zweck und das Ziel der deutschen, österreichischen Volksgemeinschaft unter Hitler. Es war, und das war das einzige Projekt, das sie bis zuletzt mit Hartnäckigkeit verfolgten. Und da war es ihnen wichtiger, die Waggons für die Deportierung der Juden aus Frankreich oder aus ganz Europa nach in den Osten zu bringen, lieber die Waggons dafür zu verwenden, als Flüchtlinge aus dem Osten nach Deutschland zu bringen. Ja, wenn es so eine logistische Entscheidung gab, war immer die Entscheidung für die Ermordung der Juden. Ja? Und das wird häufig vergessen. Und was ich auch merke, und das hat jetzt auch mit der Geschichte des Staates Israel zu tun, ich merke da auch sozusagen, und dieser Vergleich, da wird gesagt, ja, was die Juden mit den Palästinensern machen, das ist das, was die Nazi mit den oder die Deutschen mit den Juden machten. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das ist nicht das. Ich hatte jetzt so eine Diskussion mit dem Chef der reformierten Kirche in Österreich, mit einem Superintendenten, der geschrieben hat, der hat ein Buch gelobt, wo da stand, dass die Juden, dass die Israelis einen schleichenden Völkermord an den Palästinensern begehen. Ja? Und das ist natürlich eine Lüge, das ist eine schreckliche Lüge, weil es gibt, glaube ich, keine Bevölkerung in der ganzen Welt, die eine derartige Vermehrung hat, wie die in Gazastreifen und die in der Westbank. Also man muss sich das so richtig... Und auch in Israel. In Israel gab es 150.000 Araber, 48, und heute leben mehr 1.200.000 Araber. Und die sind nicht alle zugewandert. Einige sind schon zugewandert oder zurückgewandert, die meisten sind dort geboren. Also Sie müssen sich das vorstellen. So schaut aus ein schleichender Völkermord. Also das sind schon Probleme, mit denen ich herumkämpfe, mit denen, über die ich schreibe. Und das muss man dann auch ganz klar sagen diesen Leuten, dass das so nicht geht. Und dass sie nicht, es geht ja nicht darum, sie schaden sich ja selbst, ja. Sie schaden sich damit selbst, weil so kann man nicht, es ist auch unerklärlich für mich, warum Österreicher ausgerechnet und Deutsche so argumentieren, wir müssen uns ja mit den Palästinensern, wir müssen da extra uns mit Emotionen engagieren, sozusagen aufgrund der deutschen Geschichte. Aufgrund der deutschen Geschichte soll man die Menschenrechte überall verteidigen. Und der Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästinensern ist nicht der blutigste. Es gibt da ganz andere Konflikte, zu denen diese Leute nichts zu sagen haben. Und ich wünschte mir, Menschenrechte sind überall zu beachten. Und wenn Israelis Menschenrechte verletzen, dann sind sie auch zu kritisieren, aber sie sind sachlich zu kritisieren, nicht mit diesem Duktus, was die Juden haben nichts gelernt aus Auschwitz, ja? Auschwitz war keine Besserungsanstalt, ja? Klar? Ist das klar, was ich? Ja. Gut. Na, dann gehen wir ins Wirtshaus. Ja, bitte. Sie haben ja eben schon kurz über Israel und so und den Nahostkonflikt geredet und ich habe gelesen, und zwar vor kurzem, dass zur Reichskristallnacht, dass Alfred Grosser sollte eine Rede halten und da war also in Deutschland vom Zentralrat der Juden wurde es kritisiert, weil er mal gesagt hat, dass eben dieses Verhalten von Israel Antisemitismus provoziere. Und was sagen Sie, was denken Sie dazu? Ich denke dazu, dass nicht das Verhalten von Israel Antisemitismus provoziert. Das ist ein Unsinn, ja. Antisemitismus ist auf keinen Fall berechtigt. Und das sagt auch die rassismusbeobachtende Stelle in Wien, die heute anders heißt, Menschenrechtsagentur, die hat das auch festgestellt, was ist Antisemitismus? 2005, Working Definition of Antisemitism. Das ist auch in deutscher Sprache, das können Sie nachlesen. Und der Vergleich mit Nationalsozialismus, oder zu sagen, dass Israel Taten Antisemitismus rechtfertigen, das ist Antisemitismus. Und es ist egal, was der Herr Grosser dazu, wie er es meint oder was er nicht meint. Das ist, bitte? Ich bin ja nicht seiner Meinung. Nein, nein, ich auch nicht. Aber meiner Meinung nach wäre das nicht Sache gewesen, dieser Vertretung der deutschen Juden, sondern es wäre Sache gewesen, der Petra Roth, so heißt sie, glaube ich, der Frankfurter Bürgermeisterin, dass sie auch weiß, dass der 9. November nicht dazu herhalten muss, um gerade am 9. November über Israel zu reden. Ja? Weil das Problem ist ja nicht Israel, sondern das Problem ist, wie kam es zum 9. November? Ja? Da würde ich die Frage stellen, wie kam es dazu, dass so viele Deutsche diesen Unsinn geglaubt haben? Ja? Das ist ja die Frage. Und Sie haben ja gesehen, diese jubelnden Massen. Und Sie sehen mich als Zehnjähriger, ich sage das auch als Zehnjähriger. Ich habe das empfunden, also ich habe gedacht, diese Leute sind verrückt geworden, sind nicht mehr normal. Und sie waren ja nicht normal. Sie waren ja in einer Psychose drinnen. Sie haben ja den Messias gesehen. Und der Hitler hat ja nicht, das war ja auch nicht von schlechten Eltern, dass er sozusagen auch so diese, er hat sich auch als Messias gegeben, ja, als jemand, der sozusagen die Deutschen errettet, ja. Und die Österreicher. Und so sehe ich das nicht. Also ich sage Ihnen noch einmal, ich bin dafür, dass man Israel und die Juden, können sie kritisieren, genauso wie jeden anderen. Ja? Aber es muss genauso sein. Es dürfen nicht separat, es kann nicht sein, zum Beispiel, ich nehme das sehr übel, wenn jemand zu mir kommt und von mir fordert, das haben ein paar Linke gemacht, ich soll mich von Israel distanzieren. Ich denke nicht daran. Ich bin österreichischer Staatsbürger, ich zahle meine Steuern in Österreich, ich wähle in Österreich, ich habe kein Wahlrecht in Israel, ich war nie israelischer Staatsbürger. Wie komme ich dazu? Sollen sich dann die Katholiken von der katholischen Kirche distanzieren, weil so viele Priester Missbrauch mit Kindern betrieben haben? Sollen sich jetzt die Leute, die türkischer Abstammung sind, von der Türkei distanzieren, weil die Türkei die Kurden nicht so gut behandelt hat, das ist ein Unding, ja. Also wir müssen das anerkennen, jeder, das und auch diese krankhafte Beschäftigung mit Israel und mit den Palästinensern, ist ja schon krankhaft, was da oft passiert, ja. Dass die Leute, ich kenne Leute, die nie dort waren, die keine Ahnung haben und die mir Sachen erzählen, die einfach nicht stimmen, ja. Und ich würde meinen, bevor ich überhaupt über ein Thema rede, mache ich mich kundig, ja. Also ich könnte jetzt nicht über den Stuttgarter Bahnhof, wenn ich befragt werden würde, könnte ich nicht sagen, soll es so geschehen oder soll es so geschehen, weil ich die Sache nicht kenne. Ja? Aber die Leute glauben, viele glauben, sie müssen eine Meinung äußern zu diesem einen Problem im Nahen Osten. Dabei schweigen sie, wenn im Sudan 300.000 Menschen schon zu Tode gekommen sind, weil das Muslime an Muslimen machen. Ja? Sie sind nur interessiert, zu zeigen, dass Juden auch Verbrechen begehen können. Und das bezweifle ich nicht. Verstehen Sie? Ich meine, um es Ihnen ganz klar zu machen, ich war 13 Jahre war ich Redakteur des offiziellen Organs der jüdischen Gemeinde in Wien. Nach ungefähr so 10 Jahren, dass ich dort war, hat mir ein Universitätsprofessor zwei Studenten geschickt, ich soll ihnen was zeigen in meiner Redaktion. Es kam der Bursche, den habe ich hingesetzt, nehmen Sie Platz, ich mache Ihnen einen Kaffee. Dann kam das Mädchen aus Oberösterreich, also nicht weit von der deutschen Grenze. Ich gab ihr die Hand, habe mich vorgestellt, die hat meine Hand nicht losgelassen und hat mir Folgendes gesagt: Herr Pfeiffer, Sie sind der erste Jude, den ich kennenlerne. Worauf? Und sie hält fest an meiner Hand. Sage ich, wir sind doch Menschen wie alle anderen. Nein, sagt sie. Na, da bin ich, und hat noch immer meine Hand festgehalten. Bin jetzt erschrocken. Sage ich, wieso nicht? Sagt sie, ich bewundere so sehr Ihr Volk. Hält noch immer fest an meiner Hand. Sage ich, ja, warum bewundern Sie mein Volk? Weil es so intelligent ist, sage ich, hören Sie, ich arbeite 10 Jahre in einer jüdischen Institution und bekomme jeden Tag Beweise gegen Ihre These. Man muss begreifen, Juden sind Menschen wie alle anderen. Wenn man das nicht begreift, dann hat man nichts begriffen. Ja? Und hier, weil das aufgrund der deutschen Geschichte gibt es oft so dieses Gefühl, Juden müssen hier zu jeder Frage müssen sie etwas sagen, man fragt sie auch zu jeder Frage, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Und ich würde das nicht tun. Ja? Ich möchte auch nicht zu jeder österreichischen Frage, ich bin ja kein Richter, ich möchte nicht als Moralrichter kommen. Ja? Sie verstehen auch, der Film hat die Botschaft nicht, es hat nicht die Botschaft, dass ich mit den Fingern auf die Österreicher zeige und sage, so schlecht seid ihr. Sondern es geht um konkrete Sachen, die ich kritisiert habe, wie mein Prozess, wie ich mit der Justiz, mit der österreichischen Justiz in Konflikt geraten bin. Na, das waren schon ganz handfeste, konkrete Sachen. Okay, ist das? Ja. Es ist wichtig, es ist auch wichtig, diese Geschichten zu verstehen, ja. Denn wenn wir das nicht verstehen, dann können wir auch nicht miteinander, dann wird das immer so bleiben. Ich wurde von einem Journalisten gefragt, ich war in Oldenburg, ja, fragt mich ein Journalist tatsächlich, er hätte doch mit seiner Freundin geredet und er frage sich, ob man doch als Deutscher Israel kritisieren kann, ja. So ein Holler, in Wien sagt man dazu Holler, sagt man das auch in Bayern? Holler? Holler ist ein Unsinn, ja. In Wien sagt man dazu Holler. Also es ist ein Unsinn, ja. Natürlich können Deutsche auch Israel kritisieren. Aber die Frage ist immer wiederum, erstens einmal, wie kritisieren, ja. Aufgrund welcher Tatsachen kritisieren. Und das geht dann auch, wenn man das konkret tut. Aber wenn man so kommt, die Juden haben aus Auschwitz nicht die nötigen Lehren gezogen, dann finde ich, ist das eine schreckliche Sache, ja? Klar? Ja, gut. Noch Fragen? Wenn nicht, dann gemeins wird's. Ja, bitte. Weniger eine Frage, weil Sie vorher meinten, damals nutzte der Antisemitismus ja noch und jetzt ist er nur noch irrational. Ich denke, irrational war er auch damals. Ja, aber jetzt nutzt er ja auch keinen mehr. Ich denke mir, das ist ja gerade das Schlimme, dass er ja den Antisemiten ja schon nutzt auf irgendeine Weise. Psychologisch? Ja, eben wie eine Psychose und auf fruchtbaren Boden fällt. Richtig. Was Sie sagen, ist ja richtig. Schauen Sie, der Antisemitismus ist ein Welterklärungsmodell. Der Antisemit hat eine geschlossene Weltanschauung. Sie kommen mit Tatsachen nicht dagegen auf, weil er weiß ja alles. Er weiß, dass die Juden Amerika beherrschen. Ja? Er weiß, dass es eine Weltverschwörung gibt. Er weiß, dass die Juden kleine Christenkinder schlachten um ihr Blut für. Das weiß er alles. Das ist, was alles verbreitet wird, noch heute, ja, von Antisemiten. Und sie kommen dagegen eigentlich, also solche verknöcherte Antisemiten können sie mit Aufklärung nicht erreichen. Das ist unmöglich. Weil das, wie Sie richtig sagen, das ist sein Weltbild. Ja? Dagegen kann man nicht aufkommen. Wo man aufkommen kann, ist bei der Jugend mit Aufklärung, mit Bildung. Ich denke, desto mehr Bildung, desto mehr Möglichkeiten bestehen, dagegen anzukämpfen. Und das kann ich auch belegen. In Österreich, 1965, hatten wir einen antisemitischen Universitätsprofessor namens Taras von Borodajkiewicz an der Welthandel, heute ist es Wirtschaftsuni. Und ich war bei der Demonstration gegen diesen Mann mit der Gewerkschaftsjugend und mit katholischen Jugendlichen und anderen auch und kommunistischen auch. Und da haben Studenten, Burschen, schlagende Burschenschaften, waren vis-à-vis und wir waren auf der anderen Seite und die haben uns zugerufen, laut, 1000 waren es, Kommunisten nach Moskau, Juden nach Auschwitz. Und heute ist so etwas an österreichischen Hochschulen unmöglich. Ja? Wir haben eine gebildete, und diese Rechtsextremen, die wurden in ihre, es gibt noch welche, aber die würden nie wagen, solche Sprüche zu machen. Also die Zeit geht, also ich denke, dass da viele Möglichkeiten bestehen zur Aufklärung, aber einen verknöcherten Antisemiten werden sie nicht, den werden Sie nicht ändern können. Ja? Ich wollte eigentlich nur Ihre Meinung zu der Wehrdienstsituation in Israel wissen, wie Sie dazu stehen. Die Wehrdienstsituation? Was meinen Sie mit? Mit dem Pflichtwehrdienst in Israel. Es gibt Pflicht, ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich davon... Also erstens einmal wird keiner gezwungen, in einer kämpfenden Einheit zu dienen. In einer kämpfenden Einheit meldet man sich freiwillig. Das ist heute so die Situation. Das Zweite ist, es gibt Dienstpflicht für Frauen und für Männer. Und das Dritte ist, es gibt sehr viele Frauen, die nicht gehen, weil sie sich erklären, religiös zu sein. Da müssen sie nicht gehen. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn jemand sozusagen lernt, Religion lernt, dass er dann nicht geht. Das gibt es. Aber dagegen gibt es schon auch viele Leute, die dagegen auftreten und die sagen, eigentlich gehörte die Pflicht für alle zu dienen, gleich. Ja? Und die, die nicht gehen, die können bestraft werden. Werden nicht immer bestraft, aber sie können bestraft werden, die Dienstverweigerer. Weil praktisch, also um es zu sagen, ich bin in Ungarn für Waffendienstverweigerer, bin ich eingetreten. Aber das ist eine andere Lage. Niemand hat Ungarn bedroht. Ich will es auch nicht gleichsetzen. Na eben, niemand hat bedroht. Aber Israel ist der einzige Staat in der Welt, der bedroht wird an der Existenz. Das heißt, dass Nachbarn gibt, die sagen, es hätte keine Existenzberechtigung. Und es gibt auch schon in Deutschland welche, die das sagen. Leider auch Linke. Es hätte keine Existenzberechtigung. Und das ist eine Verkennung der Realitäten. Ja? Also 3 Jahre Dienst für die gewöhnlichen Soldaten bis zu Unteroffizierrang. Und wenn man dann Offizier werden will, dann muss man länger dienen. So schaut das aus. Ist das klar? Und eine andere Frage, es ist ja dieses Jahr ziemlich viel diskutiert worden über die Kultur in Deutschland. Und es ist immer wieder betont worden, es ist eine christlich-jüdische Kultur. Und man hat sich immer mehr versucht, irgendwie abzugrenzen von den Moslems. Und ich wollte fragen, wie Sie das sehen, ob sich der Status von den Juden in Europa geändert hat? Das weiß ich nicht. Ich muss Ihnen sagen, die Statistiken von den Aggressionen gegen Juden, die sind nicht zurückgegangen. Es gibt genug Aggressionen in Europa und jetzt auch in Amerika, jetzt ganz frisch. Vor 2 Tagen kam eine FBI-Statistik raus über Hassverbrechen und da ist das gegen Juden ist viel höher als das prozentuell auch, wie das gegen Muslime. Aber ich bin natürlich nicht dafür, dass man, also ein Staat muss religionsneutral bleiben. Also ich bin dafür, dass der Staat nicht sich als christlich oder christlich-jüdisch deklariert, sondern der Staat hat nicht sich reinzumischen. Also die Religionen sollen ihre Sache machen und das soll in den Kirchen, Synagogen, wie entstehen. Und der Staat soll nicht irgendeine Weltanschauung erklären. Ja? Das halte ich für falsch. Also ich bin dafür, dass es separiert wird, die Religion vom Staat. Und das ist auch der europäische Standpunkt. Und natürlich bin ich auch, natürlich, weil es gibt Diskriminierung auch gegen Muslime in Gesellschaften und ich bin absolut dagegen. Ja? Ich bin dafür, dass man den Islamismus bekämpft, den politischen Islam, der hetzt, der gegen Ungläubige hetzt und so weiter und so fort. Aber ich bin nicht dafür, dass man Muslime ausgrenzt oder diskriminiert. Ist das klar, der Unterschied? Ja, die Frage war bloß, ob Sie finden, dass sich der Status irgendwie von den Juden als ausgegrenzte Gruppe irgendwie geändert hat. Weil wenn man jetzt, was weiß ich, die Situation mit vor 100 Jahren beispielsweise vergleicht, da war ja eindeutig... Ja, das kann man ja nicht vergleichen. Schauen Sie, schon in der Weimarer Republik hat es ja schon Gleichberechtigung gegeben. Ja? Aber nicht, es hat Gleichberechtigung nach dem Gesetz gegeben, aber nicht in der deutschen Gesellschaft. Ich denke, dass heute in der deutschen Gesellschaft, in der Regel, sage ich, in der Regel so etwas nicht gibt. Auf alle Fälle gibt es nicht dem Gesetz nach. Also es gibt ganz klare Gesetze, so denke ich, aber auch in Österreich, gegen Diskriminierung. Also man darf nicht aufgrund der geschlechtlichen Orientierung, aufgrund des Geschlechts, es dürfen nicht Frauen diskriminiert werden und es darf auch nicht aufgrund der ethnischen oder rassischen Zugehörigkeit diskriminiert werden. Ist das klar? Wenn es jetzt geschieht, dann muss das angeprangert werden. Ja? Also ich bin gerne bereit, das anzuprangern und habe das angeprangert. Auch wenn Muslimen ein Unrecht, zum Beispiel in Österreich, hat jetzt ein konkretes Beispiel aus meiner journalistischen Praxis. Warum reden wir über Prinzipien? Man sagt, Deutsche lieben Prinzipien, Österreicher sind eher pragmatisch veranlagt. Insofern bin ich Österreicher. Ich habe Anfang des Jahres habe ich eine Glosse geschrieben darüber, dass ein FPÖ-Abgeordneter, also von der Freiheitlichen Partei, haben die Nachfrage gestellt an den Gesundheitsminister, wie viele Beschneidungen erfolgten in österreichischen Spitälern und aus welchen Gründen und wie viele aus rituellen Gründen, ja. Und ich habe mich lustig gemacht über diese Vorauszählung, ja. Das ist doch lächerlich, ja. Die wollten nur wissen, also das sind lächerliche Sachen. Das sollte den Staat und das sollte auch nicht interessieren. Ich meine, was interessiert das, ob jemand sich beschneiden lässt oder nicht beschneiden lässt, ja. Wobei wir natürlich glücklich sind, weil wir im Alter von 8 Tagen beschnitten werden, während die armen Türken werden beschnitten, wenn sie 12 oder 13 sind. Ist schon eine andere Sache. Vieles ist auch erklärbar daraus. Viele Psychologen erklären etwas daraus. Frage beantwortet? Ich gehe etwas weit, aber das muss ja auch gesagt werden. Bitte. Ja.